In der chinesischen Welt war dieser 4. Juni ein denkwürdiger Tag. In Peking versucht die Regierung zu erzwingen, dass der 20. Jahrestag des sogenannten Tiananmen-Massakers ein geschichtsloser Tag ist, mit der Sperrung von Internetdiensten, mit Medienzensur, welche die Ereignisse vom 4. Juni 1989 löscht, mit strenger Überwachung des Tiananmen-Platzes, dem damaligen Ort der Proteste und der Repression, und mit Hausarrest oder Zwangsurlaub für Dissidenten. Je mehr Chinas Regierung die Bedeutung des 4. Juni aus dem Gedächtnis löscht, desto deutlicher wird, dass er auch für sie kein normaler Tag ist. Noch 20 Jahre später ist er für sie ein Albtraum. Vergessen können auch die Chinesen in Hongkong nicht. In der autonomen Sonderzone nehmen an diesem 4. Juni so viele Menschen an der Gedenkdemonstration teil, wie seit dem ersten Jahrestag des Massakers nicht mehr. 20 Jahre danach ist die Zahl der Demonstranten nicht geringer, sondern viel größer. Die Veranstalter sprechen von 150.000. Seit 1989 besteht die Leistung der chinesischen Regierung darin, wirtschaftspolitisch überwiegend richtige Entscheidungen gefällt zu haben. China entwickelte sich rasant. Die Wirtschaftserfolge vergrößerten, trotz anhaltender Menschenrechtsverletzungen und Zensur, die persönlichen Freiheiten der Bevölkerung. Das widerlegte Annahmen in westlichen Ländern, es gebe einen Automatismus zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Demokratisierung. Das 1989 von vielen im Westen prophezeite baldige Ende der KP-Herrschaft trat bisher jedenfalls nicht ein. Trotz wieder alltäglicher Proteste sitzt Chinas kommunistische Partei fest im Sattel. Sie argumentiert, sie hätte vor 20 Jahren gar keine andere Wahl gehabt. Nur mit Gewalt hätten damals die Stabilität und Einheit Chinas gewährleistet werden können. Und nur dies habe das hohe Wirtschaftswachstum ermöglicht, von dem China und die Welt profitiert hätten. Wirtschaftswachstum gegen Menschenleben aufzurechnen ist zynisch. Doch in der Tat sind demokratische Systeme kurzfristig weniger effizient als autoritäre, sofern diese die richtigen Entscheidungen fällen. In Demokratien dauern solche Prozesse länger, weil alle Interessensgruppen einbezogen werden müssen. Doch da Demokratien freies Denken und nicht die Unterordnung fördern, sind sie innovativer und so spätestens langfristig auch wirtschaftlich überlegen. Hilfreich für Pekings Argumentation ist, dass die Sowjetunion zerfallen und in Russland die politischen Reformen gescheitert sind. Doch Chinas Regierung schafft sich mit den von ihr unterdrückten Konflikten Argumente im Stil selbsterfüllender Prophezeiungen. Opfer ihrer Herrschaft werden Gerechtigkeit verlangen, sobald sie dies können. Jede politische Öffnung wird dann mit Altlasten der KP-Herrschaft konfrontiert, wofür diese die Verantwortung trägt. Überzeugende alternative Führer konnten sich bisher nicht herausbilden. Die meisten Dissidenten, wie viele Studentenführer von 1989, erscheinen heute nicht sehr attraktiv. Wie sollen auch überzeugende Alternativen entstehen, wenn das Regime jeden Ansatz dazu im Keim erstickt und weder freie Diskurse noch unabhängige Organisationen zulässt? Die rassistische Behauptung, Chinesen und Demokratie passten gar nicht zusammen, wurde längst in Taiwan widerlegt. Die Frage grundlegender politischer Reformen kommt in China dann wieder auf, wenn das Wachstum ausbleibt oder die Führung schwere politische Fehler macht. Mit dem Massaker 1989 hat Chinas KP die System- und Machtfrage nur vertagt. Und das weiß sie. Denn sonst könnte sie mit den damaligen Ereignissen selbstbewusst umgehen und die Bevölkerung darüber diskutieren lassen. Stattdessen traut die Regierung ihren eigenen Argumenten nicht. Die Menschen in Hongkong haben dies durchschaut und anders als in Peking am 4. Juni auch zeigen können. Ein denkwürdiger Tag.